Das war der letzte Tanz von Lusttanzer. Ich muss Sie noch eine Sache fragen, und zwar, das wollen wir unseren Hörern ja mit auf den Weg geben. Wann kommt denn eure neue LP, die ihr gerade produziert, raus? Also noch, wir sind nicht fertig, ne? Wir sind noch bei der Arbeit. Brauchen noch ein, zwei Wochen dafür und dann wird sie bald kommen. Ja, bald, also im Herbst so ungefähr. Im Herbst ist sie da. Gut, wenn die saure Gurkenzeit vorbei ist, dann bringt ihr die. Gibt es einen Titel schon für diese Langspielplatte? Nee, wir sind noch am Rätseln, wir sind noch nicht schlüssig. Vielleicht können wir euch dabei helfen, wenn die ersten Titel mal richtig schön fertig sind, kommt ihr vielleicht nochmal in die Sendung. Dann machen wir einen Wettbewerb. Machen wir einen Wettbewerb. Auf jeden Fall bedanke ich mich herzlich, produziert schön weiter und vielen Dank, dass ihr gekommen seid heute Abend. Ich weiß, ihr habt es wirklich, ja. Ihr habt es wirklich ein bisschen schwierig gehabt. Schönen Dank. Auf jeden Fall Lusttanzer mitten aus der Produktion heraus. Heute Abend bei uns in der Disco Top 10.